WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 1. August 10 vor Christus. Der Geburtstag des römischen Kaisers Claudius. Rai GR1. L'autenticità è stata confermata. Scienziati dell'Istituto Archeologico Tedesco Roma. Das wäre sensationell. Wissenschaftler des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom sollen die Echtheit bestätigt haben. Es gab einen sogenannten Bleibüchsenfund, ein Pergament aus der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Ich, Tiberius, Claudius, Drusus, Nero, Germanicus und so weiter, den seine Freunde und Verwandten, und das ist noch gar nicht so lange her, Claudius der Idiot nannten. Sollte das wahr sein? Also da sollen Arbeiter letzte Woche bei Kanalarbeiten auf dem Palatin eine Bleibüchse gefunden haben und darin eben eine Schriftrolle, eine wertvolle. Den seine Freunde und Verwandten Claudius der Idiot nannten oder Claudius der Stotterer. Das wird vieles beantworten. Althistoriker sollen gesagt haben, ja, das ist möglicherweise die legendäre und bislang verschollene Autobiografie des Kaisers Claudius. Nicht schlecht, ein echter Jahrhundertfund. Oder Clau habe den Entschluss gefasst, die Geschichte meines sonderbaren Lebens zu schreiben. Se confermato, disse lo storico, questo sarebbe la scoperta del secolo. Naturalmente si ha il problema che ci sono cronache diverse, solo che quelli che riportano non l'hanno vissuto in prima persona, ma si. Endlich ein klares Bild von Claudius. Und das alles entspricht dem alten Orakel. Hat nicht die Sibylle, also das ist diese antike römische Prophetin in ihrer Grotte bei Neapel, hat sie nicht bereits dem jungen Claudius genau das vorhergesagt, dass man seine Biografie finden würde, sehr lange nach seinem Tod? Doch lange nachdem er in Charons Nachen gefahren, in ungefähr 1900 Jahren, wird Claudius sich deutlich offenbaren. Si basano su altri racconti. Schön wär's. Aber das ist alles nur erfunden. Leider. Es gibt sicherlich keine Bleibüchsenschrift auf dem Palatin. Eine Biografie des Claudius ist nicht überliefert. Er hat durchaus viel geschrieben und es ist durchaus möglich, dass er seine Memoiren hinterlassen hat. Aber diese Biografie hier und das sibyllinische Orakel sind Fiktion. Sie gehören zur Dichtung des berühmten englischen Lyrikers und Historikers Robert Graves. Der hat in seinem Werk I, Claudius, der deutsche Titel Ich, Claudius, Kaiser und Gott, alles zusammengetragen, was er aus den alten Quellen als Wahrheit erfahren oder annehmen konnte über diesen Kaiser zwischen Caligula und Nero. Er hat seine Forschungsergebnisse mit Dichtung vermischt und was dabei herauskam, war diese fiktive Autobiografie des Imperators Claudius, verfilmt von der BBC. Ich, Tiberius, Claudius, Drusus, Nero, Germanicus, und so weiter, den seine Freunde und Verwandten, und das ist noch gar nicht so lange her, Claudius der Idiot nannten, oder Claudius der Stotterer, oder Clau, habe den Entschluss gefasst, die Geschichte meines sonderbaren Lebens zu schreiben. Es gibt ja schon die Serie Ich, Claudius und Kaiser und Gott, und da ist er eigentlich ganz gut getroffen. Dieser Mann ist keine Fiktion, er ist echt, der Historiker Andreas Klingenberg von der Universität Köln. Und er muss sich eben an das halten, was die vorhandenen Quellen hergeben und damit an das, was die Zeitgenossen und Nachfahren des Claudius geschrieben haben, Menschen, die dabei ihre eigenen Interessen verfolgten. Deshalb muss der Historiker mit dem Bild eines Claudius klarkommen, das widersprüchlicher kaum sein könnte. Aber wenn sich mir die Gelegenheit böte, weißt du, was ich dann täte? Widerspruch Nummer 1. Tiberius Claudius Drusus, der Imperator, war möglicherweise ein waschechter Republikaner. Dann würde ich aus Rom sofort wieder eine Republik machen. Naja, welche wirklichen Meinung er hatte, ist natürlich schwierig nachzuvollziehen. Er hat eine römische Geschichte geschrieben, auch über die republikanische Zeit. Als er dann allerdings in die bedrohliche Zeit der Bürgerkriege kam, da wurde ihm dann doch deutlich gemacht, er soll es lassen und lieber etwas anderes schreiben, dass er da durchaus Sympathien für hatte, kann man vermuten. Er hat sich auch bemüht, zumindest in der Verwaltung des Reiches, alle Gruppen einzubinden und die nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber gelungen ist ihm das nur partiell. Widerspruch Nummer 2. Ich habe dir schon ein dutzendmal gesagt, dass ich nicht Kaiser werden will. Diesem Herrscher über die antike Welt lag angeblich nichts an der Macht. Ich wette, dass du der Einzige in ganz Rom bist, der nicht Kaiser werden möchte. Und ausgerechnet dich haben sie dazu gemacht. So wird das zum Teil zumindest berichtet. Und er ist da sicherlich reingerutscht, aber er gehörte natürlich zur kaiserlichen Familie. Einer der wenigen, die noch mit Augustus verwandt waren. Mit Tiberius war er sehr nah verwandt, das war sein Onkel. Und Kaiser Caligula war sein Neffe. Als der im Jahr 41 nach Christus ermordet wird, flüchtet Claudius, so die Überlieferung. Er versteckt sich im Palast hinter einem Vorhang. Sei es, weil er Angst hat, als Verwandter ebenfalls ermordet zu werden, sei es, weil er eben tatsächlich kein Kaiser werden will. Aber die kaiserliche Garde hat damals andere Pläne mit ihm. Senatoren, Senatoren, die Prätorianergarde hat, wie ich soeben höre, Caligulas Onkel Claudius in ihre Gewalt gebracht und zum Kaiser ausgerufen. Habt ihr nicht gehört, was ich sagte? Die Garde hat Tiberius Claudius zum Kaiser ausgerufen. Das Gelächter im Senat mag historisch sein, denn Claudius ist in den Augen der römischen Aristokratie alles andere als geeignet. Seine Knie, so die Quellen, sind schwach, er hinkt, er stottert, er zuckt mit dem Kopf, seine Reden sind ein wenig konfus, Speichel tropft unablässig aus seinem Mund. Ich bin Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus. Ich habe gehört, du wärst schwachsinnig. Meine Familie schämt sich, meine. Weil ich stammle. Dichtung oder Wahrheit? Es ist schwierig für Historiker wie Andreas Klingenberg, die Trennlinie zu finden. In dem Fall handelt es sich eher um Gerüchte, aber es klingt zumindest insofern plausibel, als er nur diverse Gebrechen hatte und für die Familie auch nicht vorzeigbar war. Dieses Kind hätte nach seiner Geburt ausgesetzt werden müssen. Ja nun, aber so etwas machen wir doch nicht mehr. Man hat versucht, ihn zu verstecken. Man hat ihn eben nicht Ämter bekleiden lassen, man hat ihn dem offiziellen Akt bei der Erwachsenwerdung, wo das eigentlich sehr öffentlicher Vorgang ist, hat man das in der Nacht durchgeführt. Das ist bedauerlich. Er zuckt, er stottert und er humpelt. Er ist für jedermann eine Plage, selbst seine Mutter mag ihn. Wir können ihn ja ein bisschen im Hintergrund halten, ist völlig harmlos. Also man hätte ihn im Hintergrund gehalten und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da eben so ein bisschen Scham dabei war. Er ist hier nicht repräsentabel. Wenn du nicht endlich aufhörst, mit dem Kopf zu zucken, lass ich ihn dir abhauen, auf einen Pfahl stecken. Dann ist wohl Ruhe. Er stammt zwar aus der ersten Familie des Reiches, ist aber keiner, den man vorzeigen kann. Er auch wahrscheinlich keine militärischen Erfolge selber erzielen könnte. Der römische Biograf Sueton hat die Gebrechen des Claudius in allen Einzelheiten beschrieben. Heutige Historiker gehen davon aus, dass sie von Kinderlähmung oder einem Geburtstrauma verursacht waren. Na gut, das Problem ist immer, das zu rekonstruieren. Bei aller Spekulation in diesem Punkt stimmen die Quellen überein. Tiberius Claudius Drusus kam, offenbar 2 Monate zu früh, im Jahre 744 nach der Gründung Roms zur Welt. Nach heutiger Zeitrechnung am 1. August des Jahres 10 vor Christus. Sein Vater war Drusus, der Stiefsohn des zu dieser Zeit noch regierenden Kaisers Augustus und der Bruder des späteren Kaisers Tiberius. Und die Großmutter des Claudius war die Ehefrau des Augustus. Anders formuliert, in eine bedeutendere Familie hätte man seinerzeit nicht hineingeboren werden können. Und in eine gefährlichere auch nicht. Möchtest du ein langes und nützliches Leben führen? Ja. Dann stottere und hinke und zapple, was du nur kannst. Dieses Gerücht hat Claudius später selbst verbreitet, dass er den Gebrechlichen und Schwachsinnigen nur gespielt habe. Spiel weiter den Idioten, das ist weniger gefährlich. Weniger gefährlich in einer Familie, in der jeder gegen jeden intrigiert, um sich den Weg auf den Kaiserthron zu bahnen. In einer Familie, in der nach den Gerüchten und Überlieferungen etwa die Großmutter Livia keinen Giftmord scheut, um am Ende ihren Sohn Tiberius nach vorne zu bringen. Und was war mit meinem Vater, der doch dein Sohn war, und Germanicus, meinem geliebten Bruder? Hast du sie auch vergiftet? Claudius also, so das Gerücht, soll sich diesen Gefahren entzogen haben. Schwachsinnige sind keine Konkurrenz. Ach, Claudius ist harmlos, was willst du? Claudius ist kein Dummkopf. Claudius ist klüger als wir alle. Er weiß, wann Widerstand sinnlos ist und fügt sich in das Unvermeidliche. Womit du sagen willst, dass er ein ausgesprochener Feigling ist. Meinetwegen, aber er ist noch da und lebt. Er überlebt. Die brutale Herrschaft seines Onkels Tiberius ebenso wie die Schreckenszeit seines wahnsinnigen Neffen Caligula. Weil er sich im Hintergrund hält und lieber ein Gelehrter sein will, der die Geschichte studiert? An dieser Stelle gehen Dichtung und Wahrheit verschiedene Wege. In der fiktiven Autobiografie Ich, Claudius Kaiser und Gott hat dieser Mann angeblich keinerlei politische Ambitionen. Du weißt ja, ich befasse mich nicht mit Politik. In der historischen Wirklichkeit aber bemüht er sich wohl immer wieder, politische Ämter zu besetzen. Nur verhindert dies sein Onkel Tiberius regelmäßig. Kaiser Caligula ernennt ihn dann zwar zum Mitkonsul, das aber ist zu dieser Zeit ein bedeutungsloses Amt. Anders gesagt, Politik betreibt dieser Claudius erst von jenem Tag an, als er dann, gegen seinen Willen oder nicht, Kaiser wird. Anfangs fällt ihm das angeblich nicht leicht. Er ist nur eine Marionette seiner Ratgeber, zischelt es hinter seinem Rücken. Ich glaube, er war unsicher, wie er die Rolle ausfüllen sollte und hat sich dann durchaus auf Helfer verlassen. Aber dass er seinen Frauen so sehr hörig war und dann von seinen Freigelassenen sich hat eigentlich alles diktieren lassen, das ist eher üble Nachrede. Er war allerdings eher ein Mann der Wissenschaften, hatte auch seine Schwierigkeiten, mit den vorgeprägten Formen zurechtzukommen. Er kannte auch das Prozedere eigentlich im Senat nicht so richtig gut, da er erst sehr, sehr spät da hineingekommen ist. Und die ganzen ungeschriebenen Gesetze waren ihm insofern fremd. Aber ganz offensichtlich hat Claudius sich hineingefunden in dieses Amt, in diese Rolle des obersten Herrschers über die antike Welt. Senator, wir haben Britannia wieder zu einer römischen Provinz gemacht. 108 Jahre, nachdem der göttliche Julius Caesar sie verlassen hat, unzureichend gesichert, ist sie nun wieder ein Bestandteil des Imperiums. Tatsächlich gelingt es dem Kaiser Claudius, das Reich zu erweitern, erstmals seit Augustus. Die Neueroberung Britanniens ist eine wichtige Expansion. Dazu kommen Erfolge in Kleinasien, auf dem Balkan und in Nordafrika. Militärische Erfolge eines Mannes, der nie Militärdienst geleistet hat. Innenpolitisch setzt er auf eine ganz neue Verwaltungsstruktur und auch damit neue Maßstäbe. Er war sehr bemüht, einiges zu verbessern, saß dabei aber auch manchmal spinnerten Ideen auf, Einführung neuer Buchstaben und ähnliches. Aber trotz allem, was er geleistet hat, war doch besser als hinter diesen ganzen, in diesem Wust an Überzeichnungen, also Messalina-Geschichten und ähnlichem, sodass er da doch besserer und geeigneterer Kaiser war als so manch anderer. Richtig, die Messalina-Geschichte, die gehört auch zu den großen Mythen um diesen Kaiser Claudius. Ich war ihr Sklave. Gibt es etwas Törichteres als einen verliebten alten Mann? Messalina, die berüchtigte, die dritte Frau des Claudius, sie soll eine Nymphomanin gewesen sein, die ihren Mann mit halb Rom betrogen hat. Ich wusste von nichts. Ich hatte nicht den Schimmer einer Ahnung von diesem Skandal, der allen in Rom bekannt war, selbst den Sklaven. Niemand weiß, was er wusste. Historisch belegbar ist nur, dass Messalina öffentlich ihren Liebhaber geheiratet hat und dass Claudius beide, Messalina und Liebhaber, hinrichten ließ. Ob dahinter wirklich nur eine Liebesgeschichte steckte oder eine der zahlreichen Verschwörungen gegen Claudius, das bleibt der Dichtung vorbehalten. Historiker wie Andreas Klingenberg müssen die Achseln zucken. Natürlich ranken sich viele Legenden um sie, die aber alle erst nachträglich zumindest überliefert sind. Wahrscheinlich vieles wurde schon gemunkelt, aber keiner von denen, die darüber berichten, war dabei. Und die dabei waren, haben nicht darüber berichtet. Das ist immer so. Wenn man nichts Genaues weiß, dann fängt die Fantasie an zu arbeiten, sodass wir auch davon ausgehen, dass vieles davon erfunden ist. Legenden. Auch die Geschichte über das Ende des Claudius gehört in deren Reich. Ihr seht mich heute zum letzten Mal unter euch. Als gesichert gilt nur der Zeitpunkt. Tiberius Claudius Drusus stirbt in den frühen Morgenstunden des 13. Oktober im Jahre 54 nach Christus. Er ist also 64 Jahre alt. Komm, Tod, und lass den letzten Vorhang fallen. Viele Zeitgenossen gehen schon damals davon aus, dass seine letzte Frau ihn mit Pilzen vergiftet hat, um den Weg freizumachen für ihren Sohn Nero. Aber ist es auch wahr? Rai GR1. La notizia della scoperta di un'antica pergamena del primo secolo era, ci dispiace, una bufala. Vieles ist Dichtung. Und es gibt eben keine Autobiografie des Claudius. Un'autobiografia dell'imperatore Claudio non esiste. Und selbst wenn es sie gäbe, über die Umstände seines Todes würde auch sie nichts verraten. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 5:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de